الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واختفى إلى يوم الدين أثري أما بعد. طيب بنبدأ إن شاء الله أنا في 46 درس في جامع الأم الحكم بسنة من أحد الحديث أقول لك أخت حديث اسمه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكت أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Also ich, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie bezeugen, dass sie das La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah ist. Dass sie das Gebet verrichten, die Zakat entrichten. Wenn sie dies tun, dann schützen sie vor mir ihr Blut und Geld, außer mit dem Recht des Islams und ihre Abrechnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab sagt, was aber die Tötung von den Verweigerer der Entrichtung der Zakat betrifft, so gibt es darüber zwei Aussagen. So gibt es davon zwei Aussagen, von denen, die gesagt haben, dass der Verweigerer des Gebetes getötet wird. Die erste Aussage ist, dass er getötet wird, also derjenige, der die Zakat verweigert oder sich der Zakat entzieht. Und das ist das Bekannte von Ahmad Rahimahullah. Und dafür argumentiert man mit dem Hadith von Ibn Umar, mit diesem Hadith von Ibn Umar. Und das zweite ist, dass er nicht getötet wird, und das ist die Aussage von Malik und Shafi'i und Ahmad in einer Überlieferung. Was das Fasten betrifft, so sagte Malik und Ahmad in einer Überlieferung von ihm, dass er getötet wird, wenn er das Fasten unterlässt. Also hier ist gemeint Fasten von Ramadan. Und der Schafi und Ahmad sagte in einer Überlieferung, er wird nicht damit getötet. Und damit argumentiert man mit dem Hadith von Ibn Umar und anderen, dass die gleiche Bedeutung wie dieser Hadith hat. Also dieser Hadith, was wir jetzt gerade erklären. Denn in dieser Hadith ist nichts, es wird das Fasten nicht erwähnt. Und deswegen sagte Ahmad in der Überlieferung von Abi Talib, das Fasten und es kam nichts darüber. Also das nichts darüber gekommen ist. Ich sagte, also Ibn Rajab, und es wurde von Ibn Abbas radiallahu anhuma marfu'an und mawkufan überliefert, dass wer die zwei Bezeugnisse oder Gebet oder Fasten unterlässt, dass er Kafir ist. Also, noch einmal, es wurde von Ibn Abbas radiallahu anhuma marfu'an, yani eine Aussage des Propheten, und mawqufan, die Aussage von Ibn Abbas, dass wer die zwei Bezeugnisse oder das Fasten oder das Gebet oder das Fasten unterlässt, dass er Kafir ist, dessen Blut erlaubt ist. Im Gegensatz zu Zakat und Hajj. Okay, das ist eine Überlieferung von Ibn Abbas. Und wir erwähnten bereits seine Erklärung in den Hadith von die Säule des Islams. Und wir erwähnten bereits Die Aussage von Ibn Abbas und seine Erklärung und seine Erklärung von den in den Hadith in der Erklärung. Okay, also wir erwähnten bereits diesen Hadith und diese Aussage von Ibn Abbas in der Erklärung von die Säulen des Islams. Was Al-Hajj betrifft, so ist von Ahmad überliefert, dass man getötet wird mit das Unterlassen. So ist von Ahmad über das Töten durch das Unterlassen davon zwei Überlieferungen überliefert. Einige unserer Gefährten, also von den Hanabila, erklärten die Überlieferung seines Tötens, also erklärten die Überlieferung der Tötung von denjenigen, der den Hajj unterlässt, erklärten damit, dass damit gemeint ist, derjenige damit gemeint ist, der den Hajj verschiebt und er entschließend oder mit der Entschlossenheit, ha? Und mit yani, dass er sich vorgenommen hat, dass er es komplett unterlässt. Yani, er hat schon vor, es komplett zu unterlässt. Okay? Oder er verschiebt es und er und die Annahme überwiegt bei ihm, dass er in diesem Jahr sterben wird. Wenn er aber es verschiebt, okay, glaubend, dass er noch Zeit hat, ja, oder ja, nee, er verschiebt es zu einer späteren Zeit, okay, so wie viele der Gelehrten sagen, ja, dann gibt es keine Tötung dadurch. Und die Aussage von ihm, sallallahu alaihi wasallam, außer mit ihrem Recht, oder in der Überlieferung, außer mit dem Recht des Islams, ja, wir haben bereits erklärt, dass Abu Bakr, also den Hadith in der Überlieferung, ja, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah bezeugen, das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, wenn sie dies tun. Wenn sie dies tun, dann schützen sie ihr Blut und Geld vor mir, außer mit dem Recht des Islams. So haben wir bereits erklärt, dass Abu Bakr in unter diesem Recht das Tun oder das, yani, dass man betet, das Verrichten des Gebetes und die Entrichtung des Zakats untergeordnet hat. Yani, Abu Bakr sagte, wir haben das bereits erklärt, dass unter das Recht des Islams auch die Verrichtung des Gebetes und die Entrichtung der Zakat fällt. Und das von den Ulama gibt, welche gibt, die darunter auch das Fasten und Hajj untergeordnet haben. Okay, also es gibt auch Gelehrten, die haben gesagt, unter das Recht des Islams fällt auch das Fasten von Ramadan und Al-Hajj. Und von ihrem Recht oder von das Recht des Islams ist das, oder was darunter auch fällt, ist, wenn man etwas begeht, was den Blut des Muslims erlaubt von den Verboten. Okay, unter ihrem Recht fällt auch die Begehung von etwas, was den Blut des Muslims erlaubt von den Verboten. Und es kam in der Tafsir von ihres Rechtes oder des Rechtes Islams genau die gleiche Bedeutung. Dies überlieferte At-Tabarani und Ibn Jarir al-Tabari von Hadith von Anas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie La ilaha illallah sagen. Wenn sie dies sagen oder wenn sie es sagen, dann schützen sie vor mir ihr Blut und ihre Gelder, außer mit ihrem Recht und ihrer Abrechnung ist bei Allah Ta'ala. Oder ihre Abrechnung ist bei Allah Azzawajal. Dann wurde gesagt, Und was ist ihr Recht? Was ist ihr Recht? Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zina, also Unzucht, nach Ihsan, also nachdem man geschützt ist, indem man ja yani verheiratet ist, und Kufr nach Iman, und Qatlu, und die Tötung einer Seele. So wird er damit getötet oder deswegen getötet. Okay? Also, was darunter auch fällt, ist, wenn man Zina macht, wenn man Unzucht begeht, wird man ja gesteinigt. Okay? Und wenn man Kafir wird, wenn man Murtad wird, dann wird man getötet. Und wenn man einen Muslim tötet, wird man auch dafür getötet. Okay? Weil es ja bekannt ist, dass ein Muslim nicht wegen einem Kafir getötet wird. Okay? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. Ich glaube, der Hadith überlieferte Al-Bukhari. Okay? Er sagt, und das Letzte, und vielleicht ist das Letzte, also, was ist ihr Recht? Er sagte, dass Sinne nach Schutz und Kufr nach Iman und Tötung einer Seele, so wird er das deswegen getötet. Er sagt, vielleicht ist diese Endung von der Aussage von Anas und nicht von der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, und es wurde auch gesagt, dass das Richtige oder das yani, das Richtigere ist, dass der ganze Hadith von seiner Aussage ist. Jedoch bezeugt für diesen Hadith, okay, bezeugt für diesen Hadith, was in den Sahihain, also in Bukhari und Muslim gekommen ist, von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, der so sagte, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Blut eines Muslims, der bezeugt, dass la ilaha illallah und dass ich Rasulullah bin, wird nicht erlaubt außer mit eines von drei: verheiratete Unzüchtige und Seele für Seele, also wie gesagt Muslim für Muslim, und der Verlasser seiner Religion, der Entzieher oder der die Jama'a oder die Gemeinschaft verlässt. Die Gemeinschaft der Muslime natürlich. Okay? So, das fällt auch unter das Recht des Islams, und diese Überlieferung vom Prophet sallallahu alaihi wasallam bestärkt die Überlieferung von Anas von vorhin. Und wie gesagt, ein Nafs bin Nafs, Seele für Seele, bedeutet Muslim für Muslim, also wenn ein Muslim tötet, wird er auch getötet, weil der andere Hadith die Ausnahme oder die Regel gesetzt hat, dass ein Muslim nicht wegen ein Kafir getötet wird, weil sie sind nicht gleich. Weil sie sind nicht gleich. Allah Azza wa Jalla sagt, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Wenn ein Muslim nicht gleich wie ein Kafir ist, so darf er nicht wegen ihm getötet wird. Er wird vielleicht anders bestraft, aber er wird nicht für ihn getötet. Und das ist die Katastrophe, dass heute die Tawarit durchführen, dass die Muslime für Kuffar getötet werden. Okay. Er sagt, und wir werden ausführlicher über diesen Hadith sprechen, wenn wir an seine Stelle in dieses Buch inshallah kommen. Und seine Aussage sallallahu alaihi wasallam und ihre Abrechnung ist bei Allah, oder ja, bei Allah, bedeutet, dass die zwei Bezeugnisse mit der Verrichtung des Gebetes und in Richtung des Zakat das Blut und das Geld von den einen schützt in der Dunya. Jedoch, außer wenn er etwas begeht, was seinem Blut erlaubt. Okay, das haben wir erklärt. Außer mit das Recht des Islams. Okay, außer Kufr. Okay, oder Tötung eines Muslims oder Zina. Okay, oder Entziehung von etwas von der Scharia, was ja auch unter Kufr fällt. Was aber in der Akhira betrifft, so ist seine Abrechnung bei Allah subhanahu wa ta'ala, oder seine Abrechnung ist die Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala oder die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. So, wenn er wahrhaftig ist oder wahrhaftig war, dann lässt ihm Allah damit in Jannah eintreten. Und wenn er damit gelogen hat, Dann ist er, dann fällt er unter die Munafiqin oder dann ist er von den Munafiqin in der untersten Stufe in Feuer. Und wir haben bereits gesehen in einigen Überlieferungen von Sahih Muslim, und wir haben bereits gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, so ermahne oder erinnere, denn du bist nur ein Amana, du hast keine Macht über sie, außer wer sich abwendet oder verweigert und Kafir wird, so wird ihm Allah azawajal mit der größten Strafe bestrafen. Okay, zu uns kehren sie zurück und über uns ist ihre Abrechnung. Und die Bedeutung ist, du hast nur die Aufgabe, dass du sie an Allah erinnerst und zu ihn oder und sie zu ihm aufrufst. Und du bist nicht dazu verpflichtet, und es ist nicht deine Aufgabe, dass den Iman in ihren Herzen mit Gewalt eindringend oder reinzubringen. Und das ist nicht, du bist nicht dazu verpflichtet. Dann hat Allah Azza wa Jal berichtet, dass die Rückkehr der Diener allesamt zu ihm ist und ihre Abrechnung ist bei ihm. Oder bei ihm, ja. Und in Musnad al-Bazar von Iyad al-Ansari von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, La ilaha illallah oder wahrlich La ilaha illallah ist ein Wort über Allah, bei Allah sehr wertvoll oder bei Allah sehr gütig. Sie hat bei Allah einen Platz und sie ist ein Wort, wer es sagt wahrhaftig, den lässt Allah damit in Jannah eintreten. Und wer es sagt lügend, dann schützt es sein Blut und sein Geld und sein Blut. Und er trifft Allah morgen und er rechnet mit ihm ab. Und damit argumentierten die Gelehrten, die gesehen oder die Meinung haben, dass die Taube, dass die Reue des Heuchlers angenommen wird, wenn er vorgibt oder wenn er äußert oder zeigt, dass er zu dem Islam zurückkehrt. Und sie haben und das und diese Leute, diese Gelehrten haben nicht die Meinung, dass er nicht getötet werden darf, ha? Wenn sein Nifaq äußerlich oder nur durch das bloße Erscheinen seines Nifaqs. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Munafiqin umgegangen ist und er hat die Ahkam der Muslime über sie äußerlich yani laufen lassen, obwohl er über ihren Nifaq oder den Nifaq von manchen von ihnen im Innern Bescheid wusste. Und dies ist eine Aussage, und dies ist die Aussage von Schafi und Ahmad in einer Überlieferung von ihm, und dies berichtete auch Al-Khattabi von den meisten Gelehrten. Wallahu ta'ala a'lam. Noch einmal, Ibn Abbas, die Aussage, wir haben bereits am Anfang gesehen von dem Hadith, ja, also die Frage des Bruders ist, dass Ibn Abbas gesagt hat, dass man für das Unterlassen des Gebet und des Fastens, natürlich bloß die zwei Bezeugnisse, zu Kafir wird, dessen Blut halal ist. Dann sagtest du, also im Gegensatz zu Zakat und Hajj. Das ist die Aussage von Ibn Abbas. Ja, er sagte, im Gegensatz zu Zakat und Hajj. Ja. Wie versteht man das? Der Bruder sagt, wird der Unterlasser des Zakats nicht zu Kafir? Okay. Wir haben am Anfang des Darses heute gesagt, dass es darüber zwei Meinungen gibt. Yani, es gibt darüber Meinungsverschiedenheit. Es gibt darüber Meinungsverschiedenheit. Und die Aussage von Ibn Abbas fällt unter die Aussage von denjenigen, die Tötung von denjenigen, der Zakat unterlässt, nicht sehen. Yani, sie sehen ihn nicht als Kafir. Okay, aber es gibt auch die andere Aussage. Darüber herrscht Meinungsverschiedenheit, wie gesagt. Okay? Verstanden, Achi? Ich möchte hier auf eine Kleinigkeit hinweisen. All diese Urteile, die wir gesagt haben, dass manche Gelehrten bei bestimmten Leuten Ausnahme gemacht haben oder sie haben gesagt, bei denen gilt das, bei denen gilt das nicht, die Tötung oder dass sie, ja, vor allem die Tötung, das gilt nur für die Einzelperson, der sich der Scharia nicht entzieht, der sich den Hukum der Scharia nicht entzieht. Arabischer Fachbegriff dafür ist Al-Maqdur Ali. Al-Maqduru alayhi. Yani derjenige, über dem die Scharia und der Hukum der Scharia die Macht hat. Das gilt aber nicht für Al-Ta'if al-Mumtani'a. Das gilt nicht für die entziehende, mit Gewalt entziehende, sich entziehende Gruppe, über die wir in den letzten Ahadith gesprochen haben. Und kehrt bitte zurück zu den letzten Ahadith, zu den letzten Durus. Und schaut euch bitte, was wir gesagt haben über Ta'if al-Mumtani'a. Ta'if al-Mumtani'a wird auf jeden Fall bekämpft, egal was sie lässt. Egal was sie unterlässt von Ahkam al-Sharia. Wenn sie eine Sache von der Scharia unterlässt, wird sie dafür bekämpft. Eine Gruppe, die sich mit Gewalt, die Gewalt und Stärke hat und sich entzieht. Okay? Auch wenn sie nicht die Muslime bekämpfen. Die wird auf jeden Fall bekämpft. Okay? Was wir heute geredet haben, ist über die Einzelperson, die sich nicht der Scharia mit Gewalt entzieht. Okay? Nein, die andere Meinung beruht nicht auf Abu Bakr Aussage. Die andere Meinung beruht auf diesen Hadith, dass der Abu. Nein, entschuldige, Achim, die andere. Verzeih mir. Die andere Meinung beruht vor allem auf Abu Bakrs Aussage, der gesagt hat, dass. Augenblick, ich schaue mir nach. Als es beruht auf jeden Fall auf diesen Hadith, ja ne, auf den Hadith, auf diesen Hadith, dass man unter anderem auf diesen Hadith, dass die Zakat hier in diesem Hadith erwähnt wurde, okay? Und manche Gelehrten argumentieren auch mit der Bekämpfung von Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. Wa'iyakum inshallah. Naam, ab morgen inshallah ist der Dars um 5:30 Uhr. Tayyib. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair.